Ja, Herr Mehlwald, da haben Sie eine lange, bittere Krankengeschichte. Ja, Herr Professor. Viele, viele Schmerzen. Schwere Schmerzen. Ja. Mit Valium hat Ihr Hausarzt Sie versorgt? Ja, Dr. Unseld. Es hat nicht allzu viel gewirkt. Tja. Herr Mehlwald, Sie haben sich nun für eine Behandlung in unserer Station entschieden. Sie sind sich darüber im Klaren, was das bedeutet? Ja. Wir werden Ihre Krankheit nicht behandeln, Herr Mehlwald. Dazu sind wir nicht da. Wir werden Ihnen Ihre Schmerzen nehmen. Nichts als Ihre Schmerzen nehmen. Ja. Wir sind eine reine Palliativstation. Das kommt aus dem Lateinischen. Pallium heißt Mantel und Palliatus von einem Mantel umhüllt. Das bedeutet, wir werden Sie hier sozusagen einhüllen, umhüllen, Sie beschützen. Vor Ihren Schmerzen beschützen. Ja. Es wird Ihnen gut gehen, Herr Mehlwald. Sehr gut. So gut, wie es Ihnen in Ihrem Leben noch nicht gegangen ist. Ja. Die Röntgenbilder, Herr Professor. So, wenn Sie sich denn so lange ausziehen würden, Herr Mehlwald, nur den Oberkörper freimachen, bitte. Oh, Herr Mehlwald, das sieht aber gar nicht gut aus. Ich weiß, Herr Professor, die Bronchitis. Ich krieg sie nicht mehr los, dieses Husten, keine Luft. Bronchitis, Herr Mehlwald, ist ein ausgewachsenes Bronchialkarzinom. Metastasen an den Lungenspitzen im Kehlkopfbereich. Na, wollen wir mal sehen. Bitte tief einatmen, kurz die Luft anhalten, langsam wieder ausatmen. Happy End. Noch einmal bitte. Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Ja. Das ist sehr merkwürdig. So schlimm? Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist absolut nichts zu hören. Von Ihren Röntgenaufnahmen her müsste ich ganz intensive Rasselgeräusche, Knarren, so weiter hören. Aber da ist nichts, absolut nichts. Das sagte Dr. Unseld auch immer, dass man bei mir kaum etwas hören könne. So. Na schön, wir werden Sie noch einmal röntgen lassen, Herr Mehlwald. Schwester Waltraud wird Ihnen zuerst einmal Ihr Zimmer zeigen. Kommen Sie, Herr Mehlwald. Wie viel Uhr? 10:45. Dann müsste eigentlich jetzt drin sein. Hast du Angst, es läuft was schief? Klar, Mensch. Der ist so gesund wie du und ich. Fit wie ein 40-Jähriger. Nie geraucht, nichts getrunken, Jogging, Schwimmen. Du kennst doch die Ärzte. Die sehen sich nicht die Patienten an, die blättern die Krankenunterlagen durch. Fertig, Papiere. Und die Papiere stimmen, die Röntgenbilder stimmen. Trotzdem. Wir hätten jemand anders nehmen müssen. Schmöller. Oder Kienert. Mehlwald ist einfach zu gesund. Das fällt auch dem blindesten Arzt auf. Und dieser Professor, Tode, der ist mit Sicherheit alles andere als blind. Meine Güte, das haben wir doch lange genug diskutiert, Mann. Schmöller hat Alzheimer. Im Frühstadium. 3/4 von allem behält er noch. Wenn er 1/4 von dem, was er sieht, vergisst, ist er kein brauchbarer Zeugemensch, nicht gerichtsverwertbar. Und Kienert ist völlig sklerotisch, 73. Ein Hypochonder dazu, war schon, als er noch im Dienst war. Dann wird es am Ende noch richtig gefallen. Ist trotzdem riskant. Das heißt, wir muten ihm Risiko zu. Unsinn. Er mutet sich ein Risiko zu, wenn davon Risiko überhaupt die Rede sein kann. Es war seine Idee. Er hat uns auf den Fall gehetzt, uns bedrängt, uns ständig damit in den Ohren gelegen. Seitdem sein Schwager in dieser Klinik da angeblich ein bisschen zu plötzlich ins Gras gebissen hat. Mehlwald hat immer eine Nase für sowas gehabt. Das ist ein Fuchs. Wenn die da echt was mit den Alten rummachen, wenn da wirklich was mit denen passiert in der Klinik, dann ist das ein Hammer. Ja. Als Fall könnte das eine heiße Kiste werden. Als Fall? Erstes K, Simke. Ansgar. Du meine Güte. Gut, wir machen das. Du meine Scheiße, er ist schon aufgeschmissen. Sie wollen ihn noch mal röntgen. Der Arzt hat beim Abhören gemerkt, dass was nicht stimmt. Ich hab's ja gesagt. Was will er? Dass wir ihm noch eine Röntgenaufnahme reinbringen. Wir versuchen, sie dann unterzuschieben. Ei, ei, ei. Das wird ein Tanz. Jetzt Sie, Herr Mehlwald. Ja, Schneidersitz ist gut. Aber warum ziehen Sie denn die Schultern so hoch? Ganz entspannt. Runter mit den Schultern. Die Hände ganz locker auf den Oberschenkeln. Und jetzt. Suchen Sie Ihr Zentrum. Lassen Sie alles tönen. Denken Sie an nichts. Entleeren Sie Ihren Kopf. Raus mit den Gedanken. Brummen. Brummen. Brummen Sie sich in Ihre Mitte. Und von Ihrer Mitte ins Nichts. Ich kann nicht. Ach, natürlich können Sie. Versuchen Sie es nochmal, Herr Mehlwald. Luft holen und beim Brummen dann ganz langsam, ganz ruhig ausatmen. Ich mache es nochmal vor und Sie fallen dann ein. Ausatmen. Entleeren Sie sich. Alles Körperliche entgleitet Ihnen. Sie kommen zum Zentrum. Sind das Zentrum. Kein Körper mehr. Nur Geist. Ich kann's nicht. Ich schaff's nicht. Also entweder geben Sie sich nicht genug Mühe, Herr Mehlwald. Haben Sie schon alle Ihre Tabletten genommen, Herr Mehlwald? Ja, sicher, Schwester. Die nehme ich immer vor dem Frühstück. So? Und? Kommst du weiter? Kompliziert, mein Lieber. Hast du schon was rausgefunden? Wenig. Hast du denn schon eine Ahnung? Ja, mein Gott. Natürlich. Ist ein Psychopharmakon, klar. Aber was genau, weiß ich noch nicht. Ach, übrigens, vielleicht hilft dir das weiter. Was ist das? Die Verpackung von den Pillen hat Mehlwald organisiert. Xelipyl. Naja, Fantasienarbe wahrscheinlich. Steht doch nichts weiter drauf, was mir weiterhilft. Aber hier, die Firma. Thanatos Pharma. Da kenne ich jemanden. Eine Studienfreundin. Ute Habecher. Nein, nichts Konkretes. Mein Verdacht. Eigentlich bloß ein ungutes Gefühl mit diesem Patienten, aber es macht mich nervös. Wieso ungutes Gefühl? Bei der Aufnahme habe ich ihn untersucht, da war nichts zu hören, absolut nichts. Und das bei fortgeschrittenem Bronchial- und Lungenkrebs. Und weiter? Wir haben ihn natürlich nochmal geröntgt. Positiv, er hat den Krebs. Sie haben sich beim Abhören geirrt. Das schließe ich aus. Sie haben Bammel und deshalb sehen Sie weiße Mäuse. Nein, ich meine, es gibt noch andere Anhaltspunkte. Er hat die Tabletten nicht eingenommen. Wie haben Sie das bemerkt? Ich bitte Sie, sein Verhalten hat sich bisher überhaupt nicht geändert. Können das nicht andere Ursachen haben? Ausgeschlossen. Sicher, sowas kann es geben, aber das ist äußerst selten, bei einem von 10.000 Fällen. Haben Sie ihn anderweitig untersucht, Blutbild oder sowas? Nein, noch nicht. Ich wollte zuerst das Gespräch mit Ihnen abwarten. Also von mir stammt der Mann nicht. Ich werde den Teufel tun und ihn von mir aus ein Versuchskaninchen rüberschicken. Ja, kann er nicht von einer Ihnen untergeordneten Stelle geschickt worden sein? Unsinn. Ich bin der Einzige im ganzen Ministerium, abgesehen vom Minister selbst, der von dem Experiment weiß. Und ein Geheimdienst, die Polizei... Jetzt hören Sie endlich auf. Sie machen sich an die Hosen. Ziehen Sie Ihre Sache durch. Ich trage die Verantwortung. Sie tragen die Verantwortung. Und den Letzten beißen die Hunde und der Letzte bin ich. Was ist, wenn irgendjemand anderes dahinter gestiegen ist? Jemand von der Opposition, wenn mein Experiment auffliegt, gestoppt wird. Meine gesamte Forschungsarbeit... Jetzt machen Sie sich doch nicht solche Gedanken, Professor. Niemand wird Ihnen Ihre Arbeit wegnehmen, Ihre Forschung. Niemand. Also wenn das auffliegt, dann wird man mir die Mittel streichen. Man wird das Geld zurückverlangen, mir das Medikament wegnehmen. Also es ist ein Risiko. Sie müssen verstehen. Sie wollen mehr Geld. Unter den Umständen ist mir die Sache zu riskant, offen gestanden. Ist das eine Drohung? Soll das Geld über die Stiftung ins Projekt oder auf Ihr Nummernkonto? Also auf Ihr Nummernkonto. Das geht klar. Sie müssen verstehen... Faxen Sie mir die Daten Ihres komischen Patienten. Alles, auch die Röntgenbilder, Fotos von dem Mann. Wie heißt der nochmal? Mehlwald. Was wollen Sie damit? Ich werde mich drum kümmern. Ist das jetzt ein Verhör oder was ist das? Nein, kein Verhör, Recherchen. Recherchen im Verdachtsvorfeld nennen wir sowas. Welcher Verdacht? Ach, Verdacht. Das hört sich aber weiß Gott wie an. Wir gehen lediglich der Möglichkeit nach, dass mit einem der Medikamente, die Ihre Firma herstellt, Missbrauch betrieben wird. Was geht das die Firma an? Die Sache ist... Ich meine, mit so etwas, da hat doch die Firma nichts mit zu tun. Die Sache ist, wir wissen nicht, was das für ein Medikament ist. Wir kennen gerade mal den Namen, Xylipyl, aber wir haben keine Ahnung, wie es wirkt, wozu es gut ist oder schlecht. Xylipyl? Sie kennen das Medikament. Es wird bei uns entwickelt. Entwickelt? In einer Forschungsabteilung, ja. Ach, das heißt, es ist noch gar nicht fertig. Da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Oder noch nicht erprobt, oder wie sagt man dazu? Herr Kommissar, Xylipyl wird bei uns in einer speziellen Forschungsabteilung entwickelt. Das unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe. Da weiß niemand etwas darüber, außer den 3-4 Chemikern und Pharmakologen, die daran arbeiten. Kommt so etwas öfters bei Ihnen vor, dass Medikamente im Geheimen entwickelt werden? Nein, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. Aber das hier wissen Sie. Dann wird doch darüber gesprochen bei Ihnen. Die Gerüchteküche. Tja, dass unglaublich viel Geld dahinter steckt. Und dass es eine hochoffizielle Angelegenheit ist. Im Auftrag von irgendeiner Regierungsstelle. Im Auftrag einer Regierungsstelle? Ja, ich habe mal gehört, das Gesundheitsministerium finanziert das. Morgen, Herr Mehlwald. Na, wie haben wir denn geschlafen? Ist es schon soweit? Haben wir einen bösen Traum gehabt? Nein, es ist alles in Ordnung, Schwester. Und unsere Tablettchen von gestern Abend haben wir auch alle brav eingenommen? Ja. Ist das auch wirklich wahr? Wenn ich es Ihnen sage, Schwester. Na gut. Dann wollen wir mal sehen. Dann nehmen wir zuerst mal die blauen hier. Die machen, dass wir uns wohlfühlen. Aber ich nehme die Tabletten doch immer erst nach dem Frühstück. Nein, nein, nein, Herr Mehlwald. Die müssen wir schon vor dem Frühstück nehmen, sonst wirken sie nicht. Aber ich vertrag das nicht, Schwester. Tabletten auf nüchternen Magen. Die müssen nüchtern eingenommen werden, Herr Mehlwald. Das hat der Professor so angeordnet. Können wir da nicht eine Ausnahme machen, Schwester? Nein, nein, nein, Herr Mehlwald. Ganz ausgeschlossen. Ich bleib jetzt bei Ihnen und schaue, ob Sie Ihre Tablettchen auch wirklich nehmen. Und ob Sie auch alle nehmen. Herr Mehlwald. Volltreffer. Hast du die Analyse? Frings sagt, das wäre ein Glücksfall gewesen, dass er drauf gekommen ist, weil er vor ein paar Tagen zufällig in einer amerikanischen Zeitschrift einen Artikel über Indianerdrogen gelesen hat. Und da von diesem Xylipyl die Rede gewesen sei. Und unser Zeugs, das hat nicht nur den gleichen Namen, das hat die gleiche chemische Zusammensetzung. Was heißt das? Das heißt, wenn du dieses Xylipyl regelmäßig nimmst, dann bewirkt das zuerst Glückszustände. Klar, Psychopharmakon. Und dann, jetzt halte ich fest, dann gehen diese Glückszustände in einen Todeswunsch über. Irreversible Todessehnsucht, sagt Frings. Irreversible Todessehnsucht? Ein Todeswunsch? den du nicht mehr zurückschrauben kannst. Du willst, willst, willst, willst unbedingt. Willst nichts anderes mehr, nur noch abkratzen. Tode nimmt ausschließlich alte Patienten mit chronischen, unheilbaren Erkrankungen auf. Behandelt die nicht, gibt ihnen nur Schmerzmittel. Und dieses Zeugs, Xylopyl. Das erklärt den letzten Bericht von Mehlwald. Die Alten schweben wie auf einem Teppich, haben alle den Nirvana-Blick. Und es passt zu dem, was ich mittlerweile über diesen Tod herausgefunden habe. Was denn? War in der Bibliothek, habt sämtliche Aufsätze, Veröffentlichungen von Tode ausgegraben. Der Typ ist ein Wahnsinniger, ein Besessener. Er hat sich die letzten 15 Jahre mit nichts anderem als mit dem Übergang vom Leben zum Tod beschäftigt. Hunderte von Aufsätzen über seine Experimente, der ist besessen. Besessen vom Sterben, vom Tod. Experimente? Was für Experimente? Physiologische Experimente zuerst, Veränderungen im Stoffwechsel, chemische Veränderungen. Daraus zieht er Rückschlüsse auf Prozesse, die angeblich dann im Gehirn ablaufen. Und? Nichts weiter. Abstruses Geschwafel. Das Koma als Raum des Transzendenten. Komatöse Bewusstseinserweiterungen. Physiologische Grenzsprengung ins Unendliche. Irgendwie glaubt er, beim Sterben würde sich eine neue, andere Bewusstseinsdimension oder sowas ergeben. Er benutzt die Alten als Versuchskaninchen. Möglich. Ein Verrückter. Was das angeht, vielleicht. Aber ich glaub's nicht. Dazu ist er zu clever, geschäftstüchtig, geldgeil. Ach. Sahnt ab, wo es nur geht. Verlangt enorme Honorare, die er im Übrigen nicht versteuert. Hab mit der Steuerfahndung telefoniert. Die haben ihn im Verdacht, sechsstellige Beträge auf Schweizer Nummernkonten zu bunkern. Woher? Woher so viel? Tja, Forschungsaufträge, unter anderem Staatsgelder für seine Experimente, und davon scheint er gewaltig für sich abzuschneiden. Forschungsaufträge? Vom Gesundheitsministerium? Auch vom Gesundheitsministerium. Ich werde mich drum kümmern. Und dann denke ich, sollten wir Todes Telefonleitung anzapfen. Ohne richterlichen Beschluss? Ohne einen Staatsanwalt einzuschalten, nicht mit mir. Am Arsch. Das kostet uns die Pension. Nicht, wenn wir damit einen Massenmord aufdecken. Wie fühlen Sie sich heute, Herr Mehlwald? Ausgezeichnet, Herr Professor. Seit gestern Morgen nimmt der Herr Mehlwald auch brav seine Tablettchen. Ich habe immer aufgepasst, dass er sie auch schön runterschluckt. Schön. Haben Sie noch Schmerzen, Herr Mehlwald? Nein, Herr Professor. Schön. Wir bleiben bei der angeordneten Medikation, Schwester Waltraud. Jawohl, Herr Professor. Was empfinden Sie, Herr Mehlwald? Was bewegt Sie? Gibt es irgendetwas, was wir noch für Sie tun können? Nein, Herr Professor. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Das habe ich noch nie gehabt. Was, Herr Mehlwald? Diese Ruhe. Eine Ruhe in mir, Herr Professor. Ein Gefühl von unermesslicher Weite, von Unendlichkeit. Ein unbeschreibliches, ein so schönes Gefühl von Ruhe, von Geborgensein in dieser Unendlichkeit. Was ist daran merkwürdig, Herr Mehlwald? Sie ist trotzdem unbefriedigend, diese Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich will immer mehr davon, von dieser Ruhe. Ja, Herr Mehlwald, bald. Bald werden Sie diese Ruhe haben. Und viel mehr. Schließen Sie bitte den Herrn Mehlwald an die Geräte an, Schwester. Nein, natürlich gibt es keine offizielle Verbindung zwischen dem Ministerium und der Klinik Todes und auch nicht zur Thanatos Pharma. Sondern? Die Gelder, die von uns aus an Tode oder an die Pharmafirma fließen, sind in anderen Töpfen versteckt, im Forschungsetat beispielsweise, Gelder an Stiftungen. In dem Fall läuft das vor allem über eine geriatrische Stiftung. Was läuft da? Warum die Geheimhalterei? Was will das Ministerium von Tode und dieser Thanatos-Pharma? Ich weiß es nicht. Vorzimmer Schnitter, Bordecke? Professor Tode, Herr Schnitter, bitte. Herr Schnitter ist gerade in einer Sitzung, da kann ich ihn nicht stören. Kann ich ihm etwas ausrichten? Hier spricht Tode. Holen Sie ihn sofort aus der Sitzung raus. Es ist dringend. Leider geht das nicht, Herr Tun Professor. Tun Sie sofort, was ich Ihnen sage. Sind Sie allein? Wie meinen Sie? Sind Sie allein hierher gekommen? Ja, natürlich. Sehen Sie mal, schräg nach vorn. Neben der Rezeption. Kennen Sie den Mann? Nein. Ich gehe. Nein, bleiben Sie. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Ein Zufall. An Zufälle glaube ich nicht. Nicht im Gesundheitsministerium und nicht bei dieser Sache. Warten Sie. Sind Sie wahnsinnig, mich aus der Sitzung mit dem Kanzleramtsminister rauszuholen? Er ist ein Spion. Ich rufe Sie gleich zurück. Hier hört uns niemand. Zeigen Sie mir Ihre Dienstmarke. Jetzt sagen Sie endlich. Was glauben Sie, steckt dahinter? Ich kann nur vermuten. Spekulationen. Vor anderthalb Jahren sollte unser Minister konkrete Pläne zum Abbau des Altenbergs ausarbeiten. Abbau des? Des Altenbergs. Ja. Was gibt's? Fassen Sie sich kurz. Der Mann ist kerngesund. Absolut normales Blutbild. Und nachts, nachdem ich ihm starke Schlafmittel gegeben habe, habe ich ihn noch einmal geröntgt. Nichts. Ich weiß. Sie wissen das? Die Überalterung der Bevölkerung. Wir haben mittlerweile einen Anteil der über 65-Jährigen von fast 33%. Das belastet nicht nur die Staatskasse. Das ist ein moralisches Problem. Über ein Drittel der Bevölkerung arbeitet nicht mehr. Lebt auf Kosten des erwerbstätigen Drittels. Und das fühlt sich von den Alten ausgebeutet. Die machen Weltreisen, belagern die schönsten Strände. Und wenn sie das nicht tun, siechen sie in teuren Pflegeheimen oder noch teureren Intensivstationen. Auf jeden Fall kosten sie. Da ist die Toleranzgrenze schon lange überschritten. Das ist mit den Erwerbstätigen nicht mehr zu machen. Das empfinden die als Zumutung. Und welche Gesellschaft kann sich eine so massive Unzufriedenheit in der produktiven Bevölkerungsmehrheit schon leisten? Das ist ein hochdramatisches Problem. Der Mann Mewald ist bei Ihnen eingeschleust worden. Keine große Sache. Ich habe entsprechende Schritte eingeleitet. Das Projekt ist gefährdet. Das ganze Experiment... Ich sagte, ich habe alles Nötige veranlasst. Zwei Kriminalbeamte im Alleingang haben das gemacht. Die werden gestoppt und zum Schweigen gebracht. Die Sache ist erledigt. Und der Patient, Mewald? Heißt das, man will die Alten... Um Gottes Willen. So würde das niemand sagen. Man wird humane Lösungen anstreben. Und man wird sie nicht alle... Das wäre mit der Mehrheit auch nicht so ohne weiteres zu machen. Unfassbar. Er verfolgt uns. Wer? Der! Bringen Sie ihn um. Wie bitte? Bringen Sie ihn um. Ja, das geht nicht so schnell. Es ist noch nicht so weit. Es braucht noch... Dann beschleunigen Sie es, Herrgott, noch mal. Wozu sind Sie denn da? Wiedersehen. Von wo kommt der? Wer? Dieser Typ. Dieser Killer. Von Schnitter? Wir müssen Mewald rausholen. Ja. Auch. Auch. Und weitere Beweise sammeln. Zeugen. Wo bleiben Sie? Entschuldigen Sie, ich hatte zu tun. Es geht um diesen Bronchialkarzinom. Herr Mewald. Mewald, ja. Für wann ist er vorgesehen? Das habe ich im Augenblick nicht im Kopf. Ich glaube, aber irgendwann nächste Woche. Irgendwann nächste Woche? Ist noch irgendjemand vor ihm? Ja, ich glaube, die Frau Diepold. Die Frau Diepold, na gut. Dann bereiten Sie bitte für heute Abend das Zimmer vor. Zuerst für Frau Diepold und dann für Herrn Mewald. Heute Abend? Das ist gegen die Regeln. Beide Patienten haben ihre Vorbereitungszeit noch nicht absolviert. Vor allem der Herr Mewald hat sein Zentrum noch nicht gefunden. Er ist in einem äußerst kritischen Zustand. Würden Sie bitte tun, was ich Ihnen gesagt habe? Bereiten Sie bitte für heute Abend das Zimmer vor. Es ist gegen die Regeln. Gegen die Regeln. Hören Sie auf mit diesem Pappalapapp. Ich habe 3 Neuanmeldungen. Wir brauchen die Zimmer. Sie selbst haben die Regeln aufgestellt, dass der Übergang ins Transzendentale allmählich und aus dem Zentrum der Person... Also machen Sie sich nicht lächerlich. Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Und gehen Sie. Nein. Nein? Nein. Sind Sie ein Verwandter von Herrn Mewald? Nein, ein Kollege. Ein Freund. Das tut mir leid. Herr Mehlwald ist in einer Verfassung, da dürfen wir nur noch die engsten Verwandten zu ihm lassen. Mehlwald hat keine Verwandten. Seine Frau ist vor 4 Jahren gestorben. Kinder gibt es keine. Trotzdem. Meine Güte, ich bin sein einziger Freund. Er hat sonst niemanden mehr. Bitte. Da muss ich den Professor fragen. Einen Augenblick. Der Professor nimmt nicht ab. Bitte. Also gut. Ausnahmsweise. Frau Bordecke? Ja, bitte? Geis ist mein Name. Ich bin von der Kriminalpolizei. Um was geht es? Wir ermitteln wegen Unterschlagen, Veruntreuung, Beamtenbestechung. Gegen mich? Ja. Auch gegen Sie. Beihilfe zur Unterschlagung, Bestechlichkeit im Amt. Aber ich bin doch... Ich habe doch... Kommen Sie. Aber Sie können mich doch nicht so einfach... Verhaften Sie mich? Kommen Sie. Nein, das können Sie nicht. Ich habe das nur im Auftrag... Erzählen Sie mir das später. Bitte. Nun kommen Sie schon. So lassen Sie mich doch bitte erklären. Das können Sie vom Untersuchungsrichter. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, das sagen alle. Ich habe nur die Konten eingerichtet und die Buchungen über die Stiftung umgeleitet. An Tode und die Thanatos Pharma. Ja. Und da wollen Sie behaupten, Sie hätten nichts damit zu tun? Sie wüssten nicht, was dahinter steckt. Eine Langzeituntersuchung. Langzeituntersuchung. Kommen Sie, erzählen Sie dem Richter Ihre Märchengeschichten. Nein, es ist eine Langzeituntersuchung. Das Medikament wird an Professor Todes Patienten getestet. Getestet? Ein nicht zugelassenes Psychopharmakon, das unter höchster Geheimhaltung bei der Thanatos Pharma entwickelt wird. Das im Geheimen bei Tode getestet wird. Finden Sie das nicht ein bisschen allzu verwirrend? Ein bisschen viel Geheimniskrämerei, getürkte Buchungen, gefälschte Abrechnungen, Schwarzgeldkonten. Es soll lediglich nicht so früh an die Öffentlichkeit. Was soll nicht so früh an die Öffentlichkeit? Ich weiß es nicht. Das Ganze läuft bei uns als absolute Verschlusssache. Unter dem Stichwort Lebensgrenzegesetz. Ich nehme an, damit wird eine Gesetzesvorlage vorbereitet. Aber genaueres... Sie wissen nichts Genaueres? Sie wissen nicht, dass Tode auf seiner Station Menschen umbringt? Massenweise Menschen tötet? Nein. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Oh Gott, nein. Was ist denn vorgesehen? Es ist ein Test für ein Programm. Ein Programm zur Erleichterung des Lebensabends von Schwerkranken. Und wenn das klappt, soll ein Gesetz... Lebensgrenze für Alte. Abbau des Altenberges. Abbau? Ansgar, wach auf. Geht's dir gut? Siemke, was machst du denn hier? Nicht so laut, Ansgar. Du musst hier raus. Kannst du gehen? Wo sind deine Klamotten? Was soll ich? Zieh dich an, Ansgar. Du musst raus, die bringen dich um. Heute Abend ist es soweit, hat der Professor gesagt. Was ist soweit? Dann darf ich ins Zimmer. Bist du wahnsinnig, Ansgar? Sie bringen dich um. Ja, das tut er. Ansgar, sie haben dir Drogen gegeben, haben dich mit Drogen vollgepumpt. Du hast massenweise Tabletten gefressen, die das bei dir gemacht haben, diese blauen Dinger. Erinnerst du dich, Ansgar? 2 morgens, 2 mittags, 2 abends... Die machen es, dass du in dieses Zimmer willst. Das bist du nicht selbst. Das sagst du. Nein, das sagt Frings, der Toxikologe. Der hat die Dinger untersucht. Das sagt Frings? Ansgar, weißt du, wer du bist? Weißt du, weshalb du hier bist, Ansgar? Was du hier wolltest? Ansgar Mehlwald, Kriminalhauptkommissar im Ruhestand. Und was willst du hier? Was ist das für ein Fall, den du hier untersuchst? In der Palliativstation von Professor Tode. Sag es, Ansgar, was ist das für ein Fall? Verdeckte Recherchen, Patiententötungen, Massenmord an Alten. Genau das, Ansgar, genau das hast du gemacht. Dein Fall ist aufgeklärt. Wir haben, was wir brauchen. Du hast uns die Informationen gegeben und jetzt leiten wir die Strafverfolgung ein. Wir haben Tode im Sack. Jetzt zieh dich an, komm mit. Das Zimmer. Ansgar... Reiß dich zusammen. Weißt du, dass du keine Ahnung hast, Siemke? Das ist etwas. Das sind Welten, Siemke. Da hast du keine Vorstellung von. Da kann niemand eine Vorstellung von haben. Das ist jenseits von allem, was ich bisher erfahren habe. Es ist so wunderbar, Siemke. Was? Es sind Gefühle, Zustände. Du schwebst, du gleitest, fliegst. Verlierst alles Schwere, alle Trägheit. Dein Körper spielt keine Rolle mehr, ist wie aufgelöst. Du empfindest nur noch. Das ist eine Droge, Ansgar, eine Droge. Und du weißt, es geht weiter, es wird mehr. Du wirst immer leichter werden, schwerelos. Du wirst wie ein schöner, luftiger Traum sein. Du wirst dein eigener Traum werden. Du wirst tot sein. Tot. Du weißt doch, wie eine Leiche aussieht, Ansgar. Du hast doch schon ein paar hundert gesehen. Grau, aufgedunsen, faulend, stinkend. Aas. Es wird wunderbar sein. Es wird sein, wie wenn du das ganze Weltall nicht siehst, sondern wie wenn du es bist. Ansgar, komm zu dir. Geis, erstes K. Staatsanwalt Überweg, bitte. Geis, wie geht's? Danke, gut. Ich habe deinen Antrag auf Strafverfahren gegen einen Arzt. Aha, gegen einen Arzt? Und zwar gegen einen Professor Tode. Der betreibt eine Palliativstation am St. Antonius Hospital und bringt da seine Patienten um. Reihenweise, systematisch, wie es den Anschein hat. Sie haben natürlich Beweise. Die Beweislage, tja. Wir, Siemke und ich, wir haben dann pensionierten Kollegen angeschleust, den Mehlwald. Der hat uns mit Informationen versorgt. Ohne mich vorher zu fragen. Nein, ich weiß ja, Überweg. Wäre vielleicht besser gewesen, Sie vorher deswegen. Andererseits hatten wir zunächst einen etwas vagen Anfangsverdacht, noch nicht einmal eine Anzeige, jedenfalls nicht so konkret ist, dass wir zu dem Zeitpunkt schon ein Strafverfahren hätten einleiten können. Ja, schon gut, Geist. Ich schätze Ihre Arbeit, kein Problem. Was halten Sie davon? Das ist noch was. Ja? Das ist uns erst im Laufe der Ermittlungen klar geworden. Ein bisschen über den Kopf gewachsen, weil da scheint mehr dahinter zu stecken, ein Experiment. In Auftrag gegeben und finanziert von einem Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Schnitter. Schnitter? Ja. Wir vermuten, das steht in engem Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Gesetzesvorlage. Geheim natürlich, einem Gesetz... Ach, wissen Sie was, Geis? Was halten Sie davon? Wir treffen uns gleich heute Abend noch in dieser Klinik. Bei Tode? Genau. Ein Lokaltermin sozusagen. Sozusagen, ja. Oh, Herr Professor. Guten Abend, Herr Mehlwald. Ist es jetzt soweit, Herr Professor? Ja, Herr Mehlwald. Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Professor. Ich sterbe vor Sehnsucht. Ja, Herr Mehlwald. Eine kleine Formalität noch, Herr Mehlwald. Schwester Waltraud hat es Ihnen heute Morgen bereits gesagt. Wir brauchen Ihre Einverständniserklärung. Bin ich, Ansgar Mehlwald, mir bewusst, dass ich an einer schweren, unheilbaren Krankheit leide? Dass ein weiteres Leben mit dieser Krankheit, mit unerträglichen Schmerzen und unsäglichen Entbehrungen verbunden sein wird? Ich, Ansgar Mehlwald... Herr Professor... Ja, Herr Mehlwald? Ich muss Ihnen etwas gestehen, Herr Professor. Bitte, Herr Mehlwald. Ich bin nicht krank, Herr Professor. Ich weiß, Herr Mehlwald. Und ich darf trotzdem. Ja, Herr Mehlwald, lesen Sie weiter. Ich, Ansgar Mehlwald, befinde mich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ich bitte Herrn Professor Tode, mich von meinen Leiden zu erlösen. wenn Sie dann unterschreiben würden? Es wird nicht wehtun. Ich weiß, Herr Professor. Nun lehnen Sie sich zurück. Es wird nicht wehtun. Herr Mehlwald. Es wird köstlich sein. Entspannen Sie sich. Wunderbar. Ah, da ist er ja. Grüß Sie, Geis. Was ist das denn? Todesleute, 4 Pfleger. Ich hatte keine Chance. In der Zwangsjacke? Und Sie stehen dabei und schauen sich das an? Komm, Junge, ich helfe dir raus. Was ich unterlassen würde, Herr Geis, wenn Sie nicht auch in so ein Ding wollen. Die Festsetzung von Siemke geschah mit meiner Billigung und nach meiner Anweisung. Darf ich übrigens vorstellen, Herr Staatssekretär Schnitter vom Gesundheitsministerium. Das ist doch nicht wahr. Doch. Tut mir wirklich leid. Ich bin hier quasi nur ausführendes Organ. Die Angelegenheit hier liegt ganz in der Hand des leitenden Oberstaatsanwalts und des Justizministeriums. Die Arschlöcher haben mir die Rippen gebrochen. Sie haben gegen meine ausdrückliche Anweisung verstoßen. Sie haben die Tür zu Mehlwalds Zimmer eingetreten. Amtsmissbrauch. Dazu waren Sie nicht befugt und nicht legitimiert. Es war Gefahr im Verzug. Tode war dabei, ihn umzubringen. Und jetzt? Mehlwald ist tot. Ermordet. Sie täuschen sich. Mehlwald hat ausdrücklich um Sterbehilfe gebeten. Bei klarem Bewusstsein das Sterbehilfegesuch unterschrieben. Nach dem neuen Sterbehilfegesetz völlig legal. Unter welchen Voraussetzungen? Der Mann stand unter Drogen. Alle stehen hier unter Drogen. Drogen, die sie so weit bringen, dass sie am Ende nichts anderes mehr wollen, als zu sterben. Können Sie das beweisen? Wieso? Sie? Ich sagte Ihnen bereits, persönlich habe ich überhaupt nichts gegen Sie. Ich bin erst vor 2 Tagen in die Angelegenheit eingeweiht worden. Exekutiere quasi den Willen des Justizministers und der Regierung. Der Regierung? Die Regierung hat sich erfreulicherweise die Gesetzesvorlage des Gesundheitsministers zu eigen gemacht. Das Gesetz wird in der nächsten Woche verabschiedet. Das Lebensgrenzegesetz? Exakt. Chronisch kranke, unheilbare Fälle ab dem 55. Lebensjahr werden in Palliativstationen eingewiesen. Natürlich auf freiwilliger Basis. Palliativstationen wie die Todeshier? Wo mit den gleichen Mitteln gearbeitet wird. Celipyl. Und das Medikament ist gestern vom Gesundheitsamt zugelassen worden. Für Patienten, die das 55. Lebensjahr überschritten haben. Aber dass es in diesen Palliativstationen zwangseingeflößt wird... Gehört selbstverständlich nicht in die Öffentlichkeit. Ich denke, das Gesetz wird nicht nur ein durchschlagender Erfolg der Regierung. Es wird ein eminent wichtiges gesellschaftspolitisches Instrument abgeben. Der erste Schritt zur Lösung des Überalterungsproblems. Und deswegen ist es wohl einzusehen, dass da Opfer gebracht werden müssen. Opfer? Ich habe hier Gutachten des für Sie beiden zuständigen Amtsarztes. Ein wenig vordatiert, auf den Tag nach der Verabschiedung des Lebensgrenzegesetzes. Danach sieht es bedauerlicherweise so aus, dass Sie, Geis, unter einem unheilbaren Prostatakrebs leiden. Und Sie, Siemke, HIV-positiv sind. Übrigens fallen die HIV-Positiven ohne Ansehung der Altersgrenze unter das Lebensgrenzegesetz. Aber, nun ja, Sie sind beide über 55. Sie hörten Happy End, ein Kriminalhörspiel von Peter Meisenberg. Die Personen und ihre Sprecher waren Ansgar Mehlwald, Manfred Steffen, Professor Tode, Peter Fricke, Siemke, Otto Sander, Geis, Ulrich Pleitgen, Friedrich Schnitter, Berthold Tötzke, Schwester, Marianne Moser. Ferner wirkten mit Claudia Knupfer, Joachim Kolenda, Ernst Kunarek, Sabine Niethammer, Ralf Richter und Margarete Saalbach. Ton Roland Seiler. Schnitt Regina Kraus. Regieassistenz Holger Hettendorp. Regie Ulrich Lampen. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1995.